Feierabend mit Ante Bayern. Ans Beich läuft, legen wir sie in die Plate. Flashback. Jetzt geht's zurück in die 90er. Nur auf Antenne Bayern. Gleich gibt's die aktuellen Festival Beats von DJ Alle Farben und Graham Kent. Flowers. Und vor gibt's 90er Power. Mike und Mechanics machen uns immer gute Laune, speziell wenn Feierabend ist. Jetzt Word of Mouth auf Antenne Bayern. Just throwing the body line. heute. Das klingt super. Alle Farben und Graham Candy Flowers. Das ist Bayerns beste Musik. Aber nur auf Antenne Bayern. Bayern.